HR2 Kultur. Archivschätze. Literatur oder Schund? Was kann das Taschenbuch bieten? Wer liest es? Was ist ein Bestseller? Wer schreibt ihn? In den 1950er Jahren war das Taschenbuch neu, günstig und unkompliziert. Der Journalist und Autor Erich Kuby sezierte haarfein die gesellschaftlichen Entwicklungen in der jungen Bundesrepublik, auch den Buchmarkt. In der nächsten Stunde hören Sie sein Feature von Taschenbüchern und Bestsellern aus dem Jahr 1953. Deshalb, meine Herren, wollen wir uns immer bewusst bleiben, dass wir eine kulturelle Aufgabe haben. Wir Verleger und Buchhändler sind keine Händler. Wir sind Mittler geistiger Werte. Bravo, bravo, bravo. In diesem Sinne schließe ich unsere Tagung. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Hotel Excelsior zu einem gemeinsamen Mittagessen. Ja, wunderbar, geht's aus. Sagen Sie mal, Herr Kollege, wir sollten doch eigentlich, ich meine, wegen dem Geist und so, wir sollten mehr auf den Geist aufpassen. Natürlich sollten wir. Es war eine schöne Rede. Ja, es war eine sehr schöne Rede. Tja, aber so in der Tagesarbeit, nicht wahr, Herr Kollege? Wenn man so von früh bis spät im Laden steht, man vergisst ganz und... Na ja, man hat es ja nicht leicht, nicht wahr? Sicher nicht. Aber auf der Buchmesse, da kriegt man wieder Mut. Schade, dass sie schon vorbei ist. Schön hat er das gesagt, Herr Hogelbaum. Mittler geistiger Werte. Naja, er hat's ja ziemlich leicht. Er führt nur Fachbücher und das ist eine sichere Sache. Eben. Ach, wissen Sie, manchmal denke ich, ein Buch, das ist eine Ware, wie Koks oder Heringe. Ja, das denke ich auch manchmal. Das Publikum, nicht wahr? Ja, das Publikum. Und dann die Verleger. Das sind zwei Mühlsteine. Und wer ist dazwischen? Wir, die Buchhändler. Die Mittler geistiger Werte, die niemand haben will. Naja, leicht haben wir es nicht. Sicher nicht. Die geistigen Werte sind wirklich schwer zu verkaufen. Und was machen wir, wenn wir drauf sitzen bleiben? Jedenfalls kein Geschäft. Sehen Sie, und wer will das schon? Nee, ich sage Ihnen, am Einkauf liegt alles. Vorsichtig kaufen und sichere Sachen. Früher war es ja anders. Da haben wir bedingt kaufen können. Das Risiko war eigentlich mehr beim Verleger. Aber jetzt? Es liefert doch keiner mehr bedingt. Der Verleger hat ja auch kein Kapital mehr. Sagen Sie, Herr Kollege, haben Sie bei gutem Wetter jetzt auch so einen Drahtständer vor der Tür mit Taschenausgaben? Freilich. Manchmal schäme ich mich ja ein bisschen. Ja, aber was soll man machen? Ganz meine Ansicht. Ja, Kleinvieh macht ja auch Mist. Ist es nicht so? Kennen Sie die Postkarten von dem Tirolmaler? Wissen Sie, der immer so Berghäuser aus schwarzem Holz malt und vier knallrote Granien auf dem Balkon oder Bergkirchen im Schnee? Und einmal ist es der wilde Kaiser im Hintergrund, das andere Mal die Dolomiten. Ja, die kenne ich. Der hat Millionen davon verkauft. Aber wie kommen Sie jetzt darauf, Herr Kollege? Wegen den Taschenausgaben und dem Drahtgestell vor der Tür. Die Taschenausgaben verkaufen sich nämlich wie Postkarten. Einmal geht der wilde Kaiser besser, das andere Mal die Dolomiten. Aber aufs Jahr gleicht sich aus zwischen Goldsworthy und Mähler. Da ist eine Kalkulation möglich. Risiko ist 0,0. Oder fragt sich der Kunde, was drinsteht. Manche sammeln die ganzen Serien von 1 bis 100. Ja, manchmal fragen sie doch. Aber so im Ganzen haben sie ja recht. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Viel ist ja nicht verdient bei 1,90, aber es läppert sich zusammen und vor allem der Umsatz geht schnell. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Wir müssen doch schauen, dass das Geld reinkommt. Und schließlich, Dienst an der Kultur ist es ja auch. Oh, wieso denn nicht? Die meisten Titel sind hochanständig. Und vor allem, die Sachen gehen auch im Sommer. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, lieber Kollege, wenn ich die Taschenbücher nicht gehabt hätte im Juli und August, ich hätte nicht gewusst, was ich verkaufen soll. Ja, glauben Sie, bei mir war es anders? Kommen Sie jetzt mit zum Essen? Ja, sofort, aber ich sehe da drüben einen Verleger stehen. Mit dem hätte ich was zu reden. Oh, da können Sie doch jetzt nicht stören. Sie sehen doch, da gibt ein Interview. Ach, einen Moment bitte. Ja, was gibt's? Ich bin vom Rundfunk. Ich hätte gerne eine Frage an Sie gestellt. Oh, fragen Sie nur. Dafür sind wir ja hier. So eine Buchmesse ist der richtige Platz, um miteinander zu reden. Ja, nun, Sie haben einen großen Verlag. Ich hätte gern gewusst, was für Pläne Sie haben fürs nächste Jahr. Ach, junger Mann, Pläne. Die Sache ist doch sehr einfach. Erstens habe ich Taschenbücher. Und zweitens danke ich Gott, dass ich ein paar Bücher habe, die gehen. Sie meinen Bestseller? Ja, man nennt das heutzutage so. Ja, und damit habe ich die Basis, damit ich Quatsch machen kann. Meinen Sie, ich könnte das so an die Hörer weitergeben? Meine Damen und Herren, ich befragte Herrn X, den bekannten Verleger, nach seinem Verlagsprogramm für 1954. Und er antwortete, ich kann mir's erlauben, Quatsch zu machen. Ja, von mir aus können Sie das so sagen. Ja, glauben Sie nicht, dass die Leute verstehen, was ich meine? Offen gestanden, ich glaub's nicht. Ich versteh's nämlich auch nicht. Na, also, unter Quatsch machen, da verstehe ich gute Bücher machen, die nichts einbringen. Wenn ich nur solche Bücher mache, bin ich ein piekfeiner Verleger. Aber nicht lange, denn nach einem Jahr, da bin ich pleite. Was der Hogelbaum da gesagt hat, wir sind mittler geistiger Wert, na klar, das sind wir. Aber wissen Sie, davon allein klappert die Mühle nicht. Und doch macht's natürlich viel mehr Spaß, gute Bücher zu machen, die nicht gehen, als schlechte, die gehen. Ich will damit nicht sagen, dass gute Bücher unter allen Umständen nicht gehen und umgekehrt. Nee, keine Spur. Aber eben doch nicht. Wie? Sie grinsen doch nicht, junger Mann. Gewiss nicht. Ich habe ja die schöne Rede vorhin auch gehört. Und es geht eben nichts über ein 1A prima Berufsethos. Na, nun werden Sie mal bloß nicht ironisch. Vielleicht haben Sie inzwischen gemerkt, dass Ihre Frage nach dem Verlagsprogramm einen doppelten Boden hat. Fragen Sie nach dem, was ich machen will, weil es mir Spaß macht, oder nach dem, was ich mache, damit ich das machen kann, was mir Spaß macht. Wenn ich es mir überlege. Für meine Hörer ist beinahe interessanter zu hören, wie Sie Ihr finanzielles Fundament gewinnen, um Quatsch zu machen, wie Sie das genannt haben. Ja, also, da gibt's zwei Möglichkeiten. Oder richtiger, ein Glückszufall und eine Möglichkeit. Der Glückszufall, das ist der Bestseller. Und die Möglichkeit, das sind die Taschenbücher. Diese Möglichkeit ist bei uns noch gar nicht so alt. Sie wissen ja doch, wie es angefangen hat. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, damals vor der Währungsreform. Und man hat nicht recht gewusst, hat man nun eine Zeitung in der Hand oder ein Buch. Naja, diese Bücher haben ausgesehen wie Zeitungen, aber sie sind gegangen. Die Leute waren eben hungrig nach Lesestoff. Heute, da sehen die Taschenromane fast wie ein Buch aus. Hübsch gebunden, farbiger Umschlag und sie gehen noch besser. Die Leute sind immer noch hungrig nach Büchern. Zuerst hat man gesagt, wenn die Butter kaufen können, dann kaufen die keine Bücher mehr. So ein Blödsinn. Wir sind doch ein Kulturvolk, hm? Oder nicht? Mhm. Ja, aber am Geld fehlt's halt. Na, da wollen die Leute die billigen Sachen. Wie groß ist denn der Hunger? Kann man den in Zahlen ausdrücken? Ich meine, wie groß ist der Ausstoß? Ausstoß ist gut. Bisher habe ich den Ausdruck nur beim Bier gehört. Aber das ist ja schließlich auch ein geistiges Getränk. Also, was wollen Sie wissen? Die Gesamtauflage der Taschenbücher bis jetzt? Das ist ganz einfach zu berechnen. Haben Sie einen Bleistift? Moment, mein Herr. Sie sind ja nicht der Einzige, der in der Bundesrepublik Taschenbücher macht. Vielleicht können wir Ihre Konkurrenten ins Gespräch ziehen. Die Herren sind ja auch hier auf der Messe. Oh, nee, sagen Sie doch nicht Konkurrenten. Das klingt so feindlich. Wir verkaufen alle unser Zeug. Verzeihung, also Ihre Kollegen. Bitte, meine Herren, würden Sie sich an unserer Unterhaltung beteiligen? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Im Sitzen redet sich's besser. Ja. Guten Tag. Da ist die Fischerbücherei. Vielleicht stellen sich die Herren mit ihren Preisen vor. 1,90 Mark. Und die Listbücher? Auch 1,90 Mark. Und Sie, Herr Rowold? Oh, ich mach's für 1,50 Mark. Und der Bürgerverlag? Wir kosten 1,80 Mark. Und die Non-Stop-Bücher? Unsere Preise sind nach Umfang verschieden. Bis zu 240 Seiten kosten wir 1,95 Mark. Für stärkere Bände bis 3,95 Mark. Also wie Sie das machen, da kann man nur staunen. Der Kalinikow, Frauen und Mönche, 650 Seiten und kostet 3,95 Mark. Ja. Also für den Preis möchte ich's nicht machen. Da kann man nur sagen, dicker geht's nicht mehr. Ja, geht auch nicht. So ist es eben ganz verschieden. Und ich meine, wir sollten uns jetzt zusammensetzen. Namen brauchen wir da weiter nicht. Hauptsache, wir halten uns schön beim Thema. Ja, bei welchem denn nun? Taschenbücher oder Bestseller? Zuerst Taschenbücher. Von Bestsellern wollen wir nachher sprechen. Ja, und wenn es Ihnen recht ist, meine Herren, dann stelle ich noch ein paar Fragen. Bitte sehr. Schießen Sie los. Ja, ja, ja. Wir waren gerade dabei, über die Auflageziffern zu sprechen, um die es sich dabei so dreht. Na, da kommen wir auf ganz schöne Zahlen. Sie liegen offen zutage. Der Buchhandel ist ja überhaupt ein Geschäft, bei dem es nicht gar viele Geheimnisse gibt. Höchstens in der Kalkulation. Aber bei 1,50 bis 1,90 Ladenpreis ist nicht mehr viel Spielraum zwischen Honorar, Papier, Druck, Buchbinderei und so weiter. Ich will Ihnen was sagen. Da gibt's nur ein Prinzip. Möglichst viel Buchstaben auf möglichst wenig Papier drucken. Das ist das ganze Geheimnis. Ich bin nicht Ihrer Meinung. In Amerika ist dieses Prinzip richtig. Da sind nämlich die Käufer von normalen Ausgaben und diejenigen von Taschenbüchern ganz verschiedene Leute. Aber bei uns sind die Taschenbuchkäufer meistens nur finanziell verhinderte Bücherkäufer. Das heißt, auch die Käufer von Taschenbüchern möchten ganz gerne ein richtiges, einigermaßen hübsch gedrucktes Buch in die Hand bekommen. Na, da sind Ihnen aber enge Grenzen gesetzt bei dem Preis. Nur, es lässt sich schon etwas machen. Sehen Sie, die Fischerbücher zum Beispiel sind auf mittelfeinem Papier im Flachdruck hergestellt. Der Fischer Verlag ist ja eigentlich der Erfinder der modernen Taschenbücher. Als der alte Sami Fischer noch vor dem Ersten Weltkrieg seine Romane in billigen Serien herausgebracht hat, da hat es sowas noch weit und breit überhaupt nicht gegeben. Und solche Auflagen wie heute sind damals noch ganz unbekannt gewesen, auch für die billigen Reihen. Da sind wir also bei der Auflage. Ich habe bisher ungefähr 90 verschiedene Titel gedruckt. Keinen unter 50.000. Das macht nach Adam Riese ungefähr 4,5 Millionen Stück. Aber das ist nicht alles. Von vielen Büchern habe ich eine zweite Auflage von je 25.000 nachdrucken müssen. Von 15 Titeln sind 100.000 gedruckt. Und beim Dschungelbuch von Kipling und Pearl S. Buck, Ostwind, Westwind, da sind die 200.000 bald voll. Wir machen nicht ganz so viel wie der Kollege. Wir haben in den ersten anderthalb Jahren 9 Bände herausgebracht mit einer Gesamtauflage von rund 1 Million. Dafür haben wir 165.000 Kilogramm Papier verdruckt. Das bedeutet für das grafische Gewerbe einen spürbaren Auftrieb. Kann ich mal den Betriebsleiter sprechen? Herr Kulz, der Herr möchte Sie sprechen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kulz. Ich komme vom Hessischen Rundfunk, ich hätte gerne eine Auskunft. Ist es richtig, dass Sie in diesem Betrieb fast ausschließlich Taschenbücher drucken? Ja, das stimmt. Wir sind ein Flüchtlingsbetrieb. Wir haben ganz klein angefangen. Hier in dem kleinen Ort ist ja nicht viel los, direkt an der Nordsee. Verkehrstechnisch liegen wir schlecht. Es war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Bis wir dann die Aufträge für Taschenbücher bekommen haben. Jetzt arbeiten wir in 2 Schichten. Wir haben eine neue Rotationspresse kaufen müssen. Das heißt, neu ist sie nicht. Wir haben sie gebraucht, aus Sachsen bezogen. Für den Zeitungsdruck ist sie zu langsam, aber für unsere Zwecke, da arbeitet sie ganz tadellos. Im letzten Jahr haben die Taschenbuchaufträge bei uns 1,5 Millionen Mark ausgemacht. Schönen Dank, Herr Kurz. Die Fischerbücherei liegt jetzt in der 3. Million. Und die Listbücher in der 2. Und Bürgers Taschenbücher? Auch schon weit über 1 Million. Zu einer Mindestschätzung können Sie auch auf einem anderen Weg kommen. Ich glaube, die Kollegen werden mir recht geben, wenn ich sage, dass bis jetzt ungefähr 150 Titel als Taschenbücher erschienen sind. Ja, das könnte stimmen. Eher ja. Zu knapp geschätzt. Na, und wenn wir da die Mindestauflage von 50.000 nehmen, so sind das bereits 7,5 Millionen Bücher. Aber wie sieht es denn mit der Kalkulation aus? Nehmen wir doch einmal eine mittlere Preislage, wie zum Beispiel bei Bürgers Taschenbüchern. Sie kosten 1,80. Darin ist der Rabatt für den Buchhändler enthalten als größter Posten. Er beträgt 80 Pfennig. Ja, daran sehen Sie, dass der Buchhändler auch an den Taschenbüchern ein erhebliches geschäftliches Interesse hat. Er verkauft sie ja im Allgemeinen mühelos und ohne umständliche Kundenberatung. Die Herstellungskosten betragen ungefähr 60 Pfennige. Provision für die Verlagsvertreter macht 10 Pfennige. Allgemeine Unkosten, zu denen auch die Werbung gehört, wieder 10 Pfennige. Ja, und wenn ich als Gewinn für den Verleger auch 10 Pfennig einsetze, ist das wohl die Norm. Naja, schließlich müssen wir Verleger doch für die Mühe und für unser Risiko auch etwas haben. Nicht? Das Risiko ist bei den Taschenbüchern minimal. Ich habe mitgerechnet. 80 Pfennig plus 60 plus 3 mal 10, das macht zusammen 1,70 Mark. Bleiben noch 10 Pfennige. Das ist die Lizenzgebühr. Was ist das? Eine Gebühr, die wir an den Originalverlag dafür bezahlen, dass er uns das Buch für die Taschenausgabe überlässt. Davon hat der Autor einen entsprechenden Anteil, je nach seinem Vertrag. Meistens wird es die Hälfte sein. Das wären also nur 5 Pfennige für den Autor. Bei 1,80 Mark Ladenpreis sind das nicht ganz 2,8%. Nehmen wir die Standardauflage von 50.000 Stück und setzen wir voraus, der Autor bekommt wirklich 50% von der Lizenzgebühr, die, wie Sie sagten, 10 Pfennig ausmacht. So ist das Honorar für die ganze Auflage 2.500 Mark. Dafür hat der Autor das Buch geschrieben. Ohne ihn würde es überhaupt nicht existieren. Er hat eine schöpferische Tat getan und... Nur mal langsam, junger Mann. Erstens ist es sehr fraglich, ob er wirklich eine schöpferische Tat getan hat. Sehen Sie, ich bekomme zum Beispiel im Jahr ungefähr 2000 unverlangte Manuskripte auf den Tisch. Wissen Sie, wie viel davon gedruckt werden könnten? Womit ich nicht sagen will, dass ich sie auch drucke. Das Buch muss ja auch in meinen Verlag passen. Die Qualität allein tut's nicht. Na, wie viele denn? Vielleicht 50? Ach du lieber Himmel, nee. Höchstens 10. Also von wegen schöpferische Tat. Ich bitte Sie, das ist doch kein Argument. Wir sprechen doch von Büchern, die wirklich gedruckt werden. Lassen Sie mich schon ausreden. Ich sagte erstens und jetzt kommt zweitens. Der Autor hat sein Buch ja gar nicht für die Taschenausgabe geschrieben, sondern es ist bereits als ausgewachsenes Buch erschienen und dabei hat er 10, 12, ja 15% vom Ladenpreis, der eher bei 10 Mark und häufig drüber, nicht aber bei 1,50 und 2 Mark liegt. Die Taschenausgabe ist für den Autor ein zusätzliches Geschäft und man darf ja annehmen, dass ein Buch, das als Taschenausgabe herauskommt, sein Publikum hat. Sonst würde es der Verlag nicht für eine Großauflage auswählen. Ja, außerdem ist es ja nicht immer so, dass das Buch zuvor in einem anderen Verlag erschienen ist und die Lizenzgebühr zwischen Verlag und Autor geteilt wird. Wenn Originalausgabe und Taschenbuchausgabe im selben Verlag sind, bekommt der Autor natürlich den Betrag, den wir vorhin Lizenzgebühr nannten, als Autorenhonorar zur Gänze. Und das bedeutet bei 50.000 Auflage mindestens 5.000 Mark Honorar. Bei 100.000 10.000 Mark. Das sind im Buchhandel und im Verlagsgeschäft Summen. Was mich angeht, meine Herren, so habe ich vom Juli 1950 bis September 1953, um nun mal von irgendeinem Zeitraum eine präzise Zahl zu nennen, 700.000 Mark Honorare ausbezahlt. Und daran können Sie ja messen, in welchen Größenordnungen sich das Taschenbuchgeschäft bewegt, wenn man es richtig aufzieht. Übrigens jagen sich die Verlage schon gegenseitig die taschenbuchfähigen Titel ab. Und es kann leicht sein, dass auf diese Weise nach und nach für gute Arbeiten der Autorenanteil durch die Konkurrenz in die Höhe getrieben wird. Hm? Was meinen Sie, meine Herren? Also, wir nehmen nur Bücher in die Taschenbuchreihe, die im eigenen Verlag erschienen sind. Und wir bei List gehen mehr und mehr dazu über, Bücher original für die Taschenbuchreihe schreiben zu lassen. Natürlich, das mache ich auch. Einen Augenblick, meine Herren. Das ist ja ein ganz neuer Gesichtspunkt. Wir wollen uns also jetzt darüber unterhalten, woher eigentlich die Manuskripte für die Taschenbücher kommen. Das heißt aber, dass nur bestimmte Werke für die Taschenbuchausgaben geeignet sind. Na, das ist doch wohl klar. Eine Geschichte der chinesischen Münzen können Sie natürlich nicht als Taschenbuch bringen. Ja, die interessiert nämlich nur 200 Leute in ganz Deutschland, wenn es hochkommt. Das gilt nicht nur für die Geschichte chinesischer Münzen. Ich glaube, wir müssen da doch ein bisschen ins Grundsätzliche gehen. Ja, ja, dafür sind wir in Deutschland. Hier geht immer alles ins Grundsätzliche. Und alles in Eimer. Seien Sie friedlich, Herr Kollege. Wir müssen doch unseren Hörern sagen, wie sich die Sache verhält. Es ist nämlich schon etwas dran, was Sie da vorhin erwähnten. Solange die Leute keine Butter kaufen konnten, haben sie Bücher gekauft. In den Jahren nach dem Krieg und merkwürdigerweise auch noch nach der Währungsreform, obwohl da doch weniger Geld im Umlauf war und verdient worden ist als heute, haben wir uns an ganz unnormal hohe Auflagen für schöngeistige Bücher gewöhnt. 10.000, 20.000, 30.000 für einen guten Roman war gar nicht so ungewöhnlich. Aber wer lange im Geschäft ist, der wusste schon längst, dass es dabei nicht bleiben wird. Deutschland ist heute kleiner, als es früher war. Und früher waren wir alle ganz zufrieden, wenn wir von einem Buch 5.000 Stück absetzten. Und dahin geht die Entwicklung. Ein gut ausgestattetes Buch von 300, 400 Seiten ist eben unter 10 Mark nicht zu machen. Meistens kostet es mehr. Und das Geld haben die Leute nicht. Ja, welche Leute? Die Leute, die gute Bücher lesen wollen und den Verstand dazu haben. Aber nicht das Geld. Und diese Leute kaufen Taschenbuchausgaben. Auf ihren Geschmack, auf ihre Bedürfnisse müssen die Reihen zugeschnitten sein. Und das heißt, nüchtern und praktisch gesprochen, fast 95% von allem, was im Laufe eines Jahres gedruckt wird, kommt für Taschenausgabe nicht in Frage. Obwohl, wie Sie vorhin festgestellt haben, die Käufer der Taschenbücher ein geistig anspruchsvolles Publikum sind. Ja, trotzdem. Was das für ein Publikum ist, darüber haben wir alle sehr genaue Untersuchungen angestellt. Sie liegen schriftlich vor. Vielleicht ist das Fräulein so freundlich, uns das Wichtigste daraus vorzulesen. Ja, aber bitte, bitte keine Statistik. Wenn viele Zahlen kommen, schalten alle Hörer ab. Nein, nein, keine Angst. Wir machen es kurz und schonend. Die Zusammensetzung des Leserkreises. Akademiker, kaufmännische Angestellte, zuweilen auch Handwerker und Arbeiter. Es lesen weniger Frauen als Männer. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Bis zum Auftreten der Taschenbuchausgaben war man allgemein der Ansicht, dass schöngeistige Bücher vor allem von Frauen gelesen werden. Allerdings kann hier das Bild durch einen Erhebungsfehler verschoben sein. Wahrscheinlich beantworten Männer leichter die von den Verlagen verteilten Fragekarten als Frauen. Immerhin ist kein Zweifel möglich. Es kaufen mehr Männer als Frauen Taschenbücher. Akademiker und Studenten machen einen sehr hohen Prozentsatz unserer Leser aus. Am erfreulichsten ist es, dass die Jugend den größten Teil der Käufer billiger Bücher stellt. Es fällt auf, dass junge Ärzte zwischen 28 und 35 Jahren, die mit ihrem Studium fertig sind, aber offenbar noch keine größere Praxis haben, infolgedessen also mehr Zeit als Geld ihren Lesebedarf hauptsächlich mit Taschenbüchern decken. Und für diese Leser brauchen die Bücher nicht besonders kitschig und reißerisch aufgemacht zu werden, wie man das ursprünglich vermutete. Wir haben bei den ersten 6 Bänden reißerische, magazinartige Umschläge herstellen lassen, weil wir glaubten, die Leser erreichen zu müssen, die sich sonst nur 30 Pfennig Romane am Kiosk kaufen. Das Ergebnis war negativ. Der Buchhandel beschwerte sich, die Leser selber schrieben uns empörte Briefe. Wir haben daraus gelernt. In Deutschland sind die Taschenbuchleser eben nicht Leute von der Straße, die man mit einer nach höheren Begriffen geschmacklosen Aufmachung über ihr Niveau hinauslocken kann, sondern sie bilden ein streng gesiebtes Publikum mit klarem und oft anspruchsvollem Geschmack, das durch seine wirtschaftliche Lage genötigt ist, gewissermaßen unter seinem Niveau zu kaufen. Na also, das mir doch zu überspitzt. Schauen Sie, schon die Auflagen beweisen ja, dass doch nur seitens weniger Käufer eine bewusste Auswahl des einzelnen Bandes stattfindet, nicht? Natürlich gibt's gewisse Spitzen, aber im Großen und Ganzen gehen eben die Durchschnittsauflagen weg. 30.000, 50.000, ja. Und im Übrigen, sagen Sie mal, junger Mann, haben Sie die beiden Herren, die sich hier herandringeln, auch zum Interview eingeladen? Nein, die kenne ich nicht. So, Sie kennen mich nicht. Na, Sie haben ganz recht, eingeladen haben Sie mich nicht. Aber wenn Sie sich schon darüber unterhalten, ob ich der kleine Mann von der Straße bin oder nicht, dann darf ich vielleicht auch etwas dazu sagen. Ich bin nämlich der Leser, der Taschenbuchleser. Ah, das ist interessant. Und wer sind Sie? Ich bin überhaupt niemand. Mich gibt's gar nicht. Nanu. Ich bin eine nur für dieses Gespräch erfundene Figur. Ich bin nämlich der Kritiker mit Autorität. Sie werden zugeben, meine Herren, ich komme heutzutage nicht mehr vor. Das finden Sie komisch, nicht wahr? Gar nicht. Ihre Selbsterkenntnis gefällt uns. Im Übrigen wünschten wir Verleger sehr, dass es Sie noch geben würde. Sie haben uns früher große Dienste geleistet. Also, wenn Sie schon da sind, bitte sehr, nehmen Sie Platz. Ja, Leser, was wollen Sie sagen? Ich will meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass Sie mich so gelobt haben, dass Sie mir guten Geschmack zubilligen, sowohl was den Umschlag wie den Inhalt betrifft. Aber ich möchte Sie doch auch in einem Punkte warnen. So gut kann mein Geschmack nämlich gar nicht sein, dass ich eine Schwäche für langweilige Bücher hätte. Aber natürlich, lieber Mann, das ist doch das A und O unserer Rede. Davon habe ich aber die ganze Zeit gar nichts gehört. Einerseits haben Sie gesagt, ich sei nicht total verblödet. Andererseits haben Sie gesagt, 95% der ganzen Buchproduktion kommt für mich, den Taschenbuchleser, nicht in Frage. Ich frage nun, nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie denn Ihre Bücher für die Taschenbuchproduktion aus? Na eben, indem wir Ihre Warnung beherzigen. Wir dürfen Sie nicht langweilen. Vielleicht schauen Sie sich mal unsere Werbung daraufhin an. Man kann mit diesen Bändchen getrost eine Reise um die Welt antreten, ohne Langeweile zu fühlen. Na also, das steht in meinem eigenen Prospekt. Halten Sie das für besonders glücklich? Also, wenn ich eine Reise um die Welt machen dürfte, da brauchte ich wirklich keine Taschenbücher mitzunehmen. Ich langweile mich schon zu Hause nicht. Geschweige denn, würde ich mich auf einer Weltreise langweilen. Hier darf ich vielleicht ein Wort sagen. Ein Mensch, der sich zu Hause nicht langweilt, ist eben kein zeitgemäßer normaler Mensch. Sie sind offenbar ein Unikum, lieber Reporter. Sie können sich auf dem Jahrmarkt sehen lassen. Sie, Normalleser, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich feststelle, dass der rasende Erfolg der Taschenausgaben darauf beruht, dass sich der Mensch heutzutage langweilt. Und zwar auch der, der eigentlich so viel Verstandeskräfte und zum Teil auch Bildung mitbekommen hat, dass er eigentlich in der Unterhaltung mit sich selbst sich nicht zu langweilen brauchte. Jedenfalls hat er das früher nicht getan. Jetzt aber braucht er Ablenkung. Und in diesem Punkt ist zwischen dem Käufer des 30-Pfennig-Magazins und der Taschenausgabe von einer Novelle von Thomas Mann nicht der geringste Unterschied. Es ist nur ein Unterschied des Geschmacks. Wollen Sie noch mehr Werbesprüche hören? Für jeden erreichbar. Das Schöne, das Spannende, das zeitnahe Buch. Das Beste der modernen Literatur. Dichtung, Leben, Wissen der Welt. Bücher von größtem allgemeinen Interesse zu niedrigsten Preisen. Darf ich zusammenfassen? Keinen Schund einerseits, keine steile Literatur andererseits. Und nicht nur Belletristik. Zur Unterhaltung, zur Ablenkung gehört doch wohl auch die Belehrung, die Vergrößerung des Wissens auf schmerzlose Weise, das heißt ohne Anstrengung. So ist es. Und solche Bücher sind in einem Land, in dem es immer schon an Schriftstellern gefehlt hat, die gut schreiben können, die einen gewissen urbanen Zug haben, eben gar nicht so häufig. Und so kommt noch etwas hinzu. Der Autor muss, um für dieses Publikum schreiben zu können, nicht daran denken, ob er noch in 100 Jahren gelesen wird, sondern daran, ob er heute gelesen wird. Aber ich bitte Sie, wie können Sie so etwas sagen? Glauben Sie, ein Autor schreibt gut, wenn er an sein Publikum denkt, während er schreibt? Kennen Sie nicht Weilers Forderung an junge Schriftsteller? Wenn Sie schreiben, müssen Sie alles um sich herum vergessen, auch das Publikum. Während des Schreibens, das ist gewiss richtig. Aber wenn er nicht schreibt, muss der Autor einen nahen Zusammenhang mit seiner Umwelt haben. Er muss einen modernen Zug haben. Wollen wir uns nicht einmal rasch anhören, was für Autoren in den Taschenbuchreihen vorkommen? Lerne Tolenja, Dostoevsky, Aldous Huxley, Platon, Goldsworthy, Graham Greene, Wilhelm Speyer, Albert Camus, Wilhelm Schäfer, Knut Hamsun, Axel Munthe, Rudyard Kipling, Norman Mailer, Werner Fink, Kalinikow, Ernst Gläser, Alfred Neumann, George Orwell, Arthur Köstler, Leon Feuchtwanger, André Mauroy. Ich würde das italienischen Salat nennen. Alles durcheinander, keine Linien. Natürlich gute Namen. Aber was haben Sie davon, wenn Sie das alles gelesen haben, Leser? Was ist das für eine Frage? Was soll ich davon haben? Ich weiß dann mehr von der Welt. Ich werde gewissermaßen größer. Glauben Sie das wirklich? Haben Sie schon einmal gesehen, wie man Apfelstrudel macht? Da hat die Köchin erst ein Stück Teig. Das wälzt sie aus und dann fängt sie an, es auseinanderzuziehen. Zum Schluss auf dem Hand drücken, damit es nicht reißt. Sie zieht und zieht, bis es so dünn ist, dass es fast durchsichtig wird. In dieses hauchdünne Tuch aus Teig wickelt sie die Äpfel, den Rahm, die Butter, den Zimt, den Zucker. Und sehen Sie, was mit dem Teig geschieht, das geschieht auch mit Ihnen, Leser. Sie werden immer größer und hauchdünn. Und man kann alles in sie hineinwickeln. Dostoevsky, Green, Gläser, Köstler. Aber von ihnen selber merkt man dann allmählich nichts mehr. Sie sind nur noch ein Topf. Der Witz bei einem guten Apfelstrudel ist eben, dass man den Teig nicht mehr merkt. Kritiker, Sie sind mir ausgesprochen unangenehm. Sie verderben uns ja den Leser. Sie wollen ihm doch hoffentlich nicht einreden, dass er Bildung braucht. Eigentlich ist das meine Absicht. Leser, wenn ich Sie so eifrig aus den ergiebigsten Quellen Ihrer Halbbildung schlürfen sehe, da werde ich ganz traurig. Sie kommen nämlich in einen Zustand, in dem Sie sich, wenn Sie allein mit sich sind, immer nur noch mehr langweilen. Und dann brauchen Sie immer noch mehr Taschenbücher. Radio, Fernsehen und so weiter. Nun muss ich aber doch fragen, wollen wir hier über Taschenbücher reden oder wollen wir die Welt verbessern? Das hat miteinander doch gar nichts zu tun. Nein? Nicht das Geringste. Wir wollen über Taschenbücher reden. Und zwar nicht mehr lange, denn wir möchten ja auch noch etwas über Bestseller hören. Aber etwas möchte ich doch noch gerne wissen. Mir leuchtet ein, dass der Konsum von Taschenbüchern immer größer wird. Ich habe auch begriffen, dass dieses spezifische Publikum in Deutschland nicht mit Schund und auch nicht nur mit Kriminalreißern befriedigt werden kann. Es will Literatur. Und ich habe drittens zur Kenntnis genommen, dass es von dieser Sorte stilistisch guter, geistig nicht anspruchsvoller, auf keinen Fall langweiliger Literatur nicht allzu viel gibt. Ich frage Sie also, meine Herren Verleger, wo gedenken Sie Jahr für Jahr die neuen Bücher für Ihre Reihen herzunehmen? Wenn ich jetzt eine zynische Antwort geben wollte, würde ich sagen, das Ausland ist groß. Das ist mir bereits aufgefallen, dass unter den Namen, die Sie aufgezählt haben, vorwiegend Ausländer waren. Aber auch dieses Bergwerk ist vielleicht nicht unerschöpflich. Zumal ja solche Bücher ausländischer Autoren, die nach Stil und Vortrag für eine Taschenbuchausgabe geeignet wären, es unter Umständen nicht sind, weil sie zu spezifisch Englisch, Französisch oder Amerikanisch sind. In diesem Punkt bewunderte ich schon häufig die Toleranz des deutschen Publikums. Nationale Enge kann man ihm da jedenfalls nicht zum Vorwurf machen. Sie haben ganz recht. Mit ausländischen Autoren allein können wir die Reihen nicht speisen. Und die deutsche Jahresproduktion an hierfür brauchbaren Romanen, populärwissenschaftlichen Büchern und Biografien, das dürfen die drei Arten von Büchern sein, die zur Aufnahme in die Taschenbuchproduktion in Frage kommen, reicht nicht aus. Also was tun? Nun, einige Kollegen sind zum Beispiel diesen Weg gegangen. Die Verleger und ihre literarischen Berater denken sich Themen aus und lassen sie zum Zwecke der Veröffentlichung als Taschenbuch schreiben. Und Sie finden Schriftsteller, die bereit sind für die Honorare, über die wir vorhin gesprochen haben und die sich ja nicht beliebig vergrößern lassen bei einem fixierten Ladenpreis, solche Bücher zu schreiben? Na klar, finden wir die. Wir haben schon über ein Dutzend Verträge dieser Art abgeschlossen. Und was sind das für Titel? Meine Damen, vielleicht lesen Sie einmal aus den Prospekten solcher Verleger, die Originalmanuskripte als Taschenbücher veröffentlichen. Berlin, Berlin. Was Männern so gut schmeckt. 5-Minuten-Lexikon. Graphologie für jedermann. Fräulein, bitte zum Diktat. Tipps für Reiselustige. Dämon Rausch. Der Kritiker. Um Gottes Willen, hören Sie auf. Leser, was denken Sie darüber? Das sind Bücher, die über eine Sache etwas aussagen und das kann natürlich sehr klug und witzig gemacht werden. Auf die angenehmste Art können hier Kenntnisse vermittelt, Ratschläge fürs praktische Leben gegeben werden. Aber sind damit Ihre Erwartungen erfüllt, Leser? Ich lese so etwas ganz gern, manchmal. Aber augenscheinlich möchte ich etwas anderes. Wissen Sie, etwas, wo der Mensch ganz drin ist und die Welt und so alles. Und so alles. Naja, Sie verstehen sich nicht besser auszudrücken. Aber Sie meinen das Richtige. Was wir Belletristik nennen, ist selbst im dürftigsten Falle noch der Versuch, eine neue Wirklichkeit mit dem Wort zu schaffen. Etwas hinzustellen, was der Leser dann mit seiner eigenen Fantasie noch ausbauen kann. Das wollen Sie doch, Leser. Ja, ganz gern. Und glauben Sie, meine Herren Verleger, Sie werden mit 3% vom Ladenpreis, der unter 2 Mark liegt, solche Werke aus den Schriftstellern herauslocken? Natürlich glauben Sie das nicht. Dazu verstehen Sie Ihr Geschäft viel zu gut. Sie müssen also weiterhin das Bergwerk der Literatur ausbeuten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange fündig bleiben. Ach, Kritiker, Ihr Spott ist ja billig. Ich meine, wir sind doch gezwungen, Taschenbücher zu machen. Wir haben doch keine normalen wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Einkommen halten nicht Schritt mit der Ausbreitung einer höheren Bildung, die zum Konsum von Literatur anreizt. Das ist doch das Problem. Die Leute, die lesen wollen und lesen können, womit ich nicht meine, dass sie das Alphabet können, die haben eben nicht genug Geld, um die erwachsenen Bücher zu bezahlen. Dass man in Deutschland broschierte Taschenausgaben an Gros verkaufen kann, das ist doch eine ganz neue Entwicklung. Da ist doch etwas tief im Innern der Menschen passiert. Wovon haben denn die großen Buchgemeinschaften früher gelebt? Davon, dass jeder deutsche Mann, vor allem jede deutsche Frau, zu Hause einen Glasschrank haben wollte mit ledergebundenen Büchern und mit Golddruck. Und das haben sich diese Leute schon damals nicht leisten können. Aber da sind eben die Buchgemeinschaften eingesprungen und tun's auch heute noch. Sie haben wenigstens aus Ziegenspaltleder Bücherrücken gemacht. Und das Ganze war eine Erfüllung bürgerlicher Wunschträume. Die Franzosen haben seit Jahrzehnten ihre Tauchnetzbücher. Schön gedruckt, aber billig oder gar nicht eingebunden. Und wer dann eine Bibliothek zu Hause haben wollte, der hat sich die Bücher bei seinem Buchbinder binden lassen. Dass wir hier zu weniger strengen Bräuchen gekommen sind, na, wer möchte leugnen, dass darin ein Fortschritt liegt? Glauben Sie wirklich an eine Wandlung in dieser Richtung? Glauben Sie, dass die Verführungskraft des Ziegenspaltleders und des Golddrucks auf dem Rücken sich ganz erschöpft hat? Für die jungen Menschen gilt das ganz gewiss. Sie haben auch keinen Platz für den Glasschrank und keine gute Stube für ihn. Ein Brett mit 100 Taschenbüchern darauf. Das ist immerhin eine kleine Bibliothek, in der die besten Autoren fast aller Länder vertreten sind. Und vor allem haben wir ganz neue Leserschichten gewonnen, die früher kein Buch in die Hand genommen haben. Das ist Ihre Theorie, Herr Kollege. Sie ist bekannt, aber im Grunde widerspricht ihr alles, was bis jetzt gesagt worden ist. Sie mögen recht haben, es sind neue Schichten, weil sie neu heranwachsen. Aber soziologisch betrachtet sind sie nicht neu. Es ist nicht der Arbeiter, nicht der Kleinbürger, der die Taschenbücher kauft. Es sind dieselben Schichten, die immer Bücher in Deutschland gekauft haben. Nur sind sie eben heute ärmer als früher. Ich bin nicht so sicher, ob nicht eine stetige wirtschaftliche Erholung, die den Glasschrank wieder erlauben würde, nicht auch den Glasschrank wieder einführt. Und damit will ich sagen, den bürgerlichen Bücherschrank. Vielleicht fragen wir den Leser zu diesem Punkt, der ja auch der Käufer ist. Darüber verweigere ich die Aussage. Na, sehen Sie. Ja, nun sind wir aber auf ein Nebengleis gekommen. Die Zukunftsaussichten der Taschenbücher können wir doch für die nächste Zeit abschätzen. Und da sind sie, was den Verkauf angeht, ohne Zweifel glänzend. Aber die Frage, was für ein so großes Publikum veröffentlicht werden kann, die Frage, wo wir die Manuskripte herbekommen, ist nicht beantwortet. Der Weg, den wir versuchen, Bücher im Auftrag nur für diese Reihen schreiben zu lassen, kann doch immer nur ein Weg unter anderen sein. Erwarten Sie wirklich eine Antwort auf diese Frage? Sie kann nicht anders heißen als, wir tun unser Möglichstes. Aber der Verleger kann schließlich nicht die Bücher schreiben, sondern nur verlegen. Aber ich glaube, wir müssen zugeben, dass hier der Grund liegt, warum die Taschenbuchbäume nicht in den Himmel wachsen werden. Das ist richtig. Und ich glaube, wir können gar nicht vorsichtig genug in der Auswahl der Bücher sein, die wir in die Reihen aufnehmen. Nicht nur im Interesse der Produktion des eigenen Verlages, sondern von uns allen, die wir Taschenbücher machen. Ich glaube, dass nicht ein Viertel aller Taschenbuchkäufer zwischen Rororo, Fischerbüchern, Listbüchern und so weiter unterscheidet. Für die übrigen ist Taschenbuch Taschenbuch. Und Enttäuschungen wirken auf die ganze Produktion zurück. Jetzt warte ich bloß noch auf das Wort Schicksalsgemeinschaft. Nee, aber in gewissem Sinn Interessengemeinschaft. Und nicht jeder von uns hat außerdem noch ein paar Bestseller in der Hand, mit denen er auch ohne Taschenbücher Geld im Großen macht. Da, wenn Sie mich damit meinen, dann kann ich nur sagen, Sie tun ja gerade so, als könne der Verleger überhaupt nur noch bestehen, wenn er Bestseller oder Taschenbücher hat. Ich glaube, diesen Eindruck dürfen wir nicht entstehen lassen. Ganz gewiss nicht. Aber natürlich ist nach wie vor die Basis des Verlagsbuchhandels die normale Auflage. Und die normale Auflage ist klein. Viel kleiner als die Nachkriegsanfänger in diesem Geschäft, die ihre ersten Erfahrungen in einer krankhaften Konjunktur gemacht haben, sich jemals träumen ließen. Meine Herren, wir waren schon so nah an dem zweiten Punkt unserer Unterhaltung, dem Bestseller. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir nur noch dabei blieben? Ich denke, über Taschenbücher haben wir nun genug gesprochen. Tja, das Gott. Da hätte ich zunächst eine rechte Laienfrage. Kann man Bestseller machen? Tja, natürlich. Sie schauen mich alle so an, als wüsste ich über diesen Punkt mehr als Sie, meine Herren. Wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich rundheraus Nein gesagt. Ich kenne keinen Verleger, der von einem Buch gesagt hat, das wird ein Bestseller, bevor es ein Bestseller geworden war. Übrigens, bevor wir weitersprechen, haben Sie nicht ein anderes Wort dafür? Also ich finde es einfach scheußlich. Ich habe wirklich nichts gegen die Amerikaner, aber Bestseller, das ist ein Wort, das geht mir verdammt schwer über die Lippen. Es klingt nicht. Man meint, es sei halb Deutsch und halb Englisch durch dieses beiden Sprachen gemeinsame Best. Nee, also wirklich, mir gefällt's nicht. Na, mir auch nicht. Ja, und ich überlege, wie man eigentlich früher ein Buch genannt hat, das in kurzer Zeit in die 100.000 geklettert ist. Und man hat's gar nicht genannt. Und doch hat es Bücher gegeben, die Bestseller waren, bevor es das Wort gegeben hat. Von dem ich annehme, dass es in den 20er Jahren aus dem Amerikanischen in unsere öffentliche Sprache eingedrungen ist. Zum Beispiel Zwei Menschen von Richard Voss. Ein ausgesprochener Bestseller. Ja, und schließlich auch die Buddenbrocks von Thomas Mann. Na gewiss, meine Herren. Aber trotzdem, man hat dafür keinen besonderen Begriff gehabt. Man hat nicht unterschieden zwischen dem literarischen Erfolg und dem, ja nun muss ich also das Wort gebrauchen, Bestseller-Erfolg, der ja nicht nur, und manche Leute sagen überhaupt nicht, ein Erfolg der literarischen Qualität ist. Und nun möchte ich einen Gedanken aussprechen, der Sie vielleicht überrascht. Aber ich glaube, er ist richtig. Wenn sich der Begriff Bestseller nicht in unserer Vorstellung festgesetzt hätte, gäbe es die Mode der Bestseller überhaupt nicht. Erst indem der kurze Begriff, die Wortmünze, geschaffen und in Umlauf gesetzt worden ist, wurde zunächst einem Interessentenkreis und dann der ganzen Öffentlichkeit bewusst, dass es da im Buchhandel eine ganz spezifische Form von Erfolg gibt. Und wie alles Massenhafte hat dieser Erfolg in unserer Zeit einen Thrill, etwas, die Gemüter Erregendes. Sie meinen also, dass mit dem Begriff Bestseller uns Verlegern ein vorher nicht vorhandenes, äußerst lohnendes Ziel gesetzt worden ist? Die Prägung eines Begriffs ist immer zugleich Zielsetzung. Und natürlich ist unsere Fantasie und die Fantasie des Publikums von dem Begriff Bestseller geradezu vergiftet worden. Darf ich darin schon eine Antwort auf meine Frage sehen? Kann man Bestseller machen? Mindestens eine Teilantwort. Was heißt denn das, Bestseller? Das ist ein Buch, von dem in kurzer Zeit so viele Exemplare verkauft werden, dass es sich im Publikum herumspricht, dieses Buch sei ein Bestseller. Aber erst von diesem Augenblick an wird dann wirklich ein Bestseller daraus. Erst dann beginnt diese Massensuggestion zu wirken, die der eigentliche Motor des Erfolges eines Bestsellers ist. Und natürlich tut jeder Verleger, der ein Buch hat, das in den ersten 3-4 Wochen nach Erscheinen, na sagen wir in 20.000 Exemplaren verkauft ist, alles dafür, um dem Publikum einzureden, hier sei ein neuer Bestseller. Ja, Sie haben recht. Aber ich möchte Ihnen in einem Punkt widersprechen. Der Erfolg braucht sich nicht gleich nach dem Erscheinen einzustellen. Es gibt Bücher, die sind schon eine ganze Weile, jahrelang im Handel und kein Mensch spricht von ihnen. Und dann eines Tages fangen sie ihre Kometenlaufbahn an. Kein Mensch kann sagen, warum. Bei den Buddenbrooks ist es so gewesen. Und dann, kein Verleger hat die Gewähr, dass seine Ankurbelungsversuche nach einem sehr schönen Anfangserfolg wirksam sind. Der wirkliche Bestseller beginnt doch erst jenseits der ersten 100.000. Und ich kenne so manche Bestseller-Hoffnungen, die trotz aller Werbung nicht aufgegangen sind. Bei 20 oder 30.000 Auflage war der Erfolg vorbei. Man kann den Erfolg also nicht künstlich machen. Aber kann man das Manuskript auf den Bestseller hinschreiben? Ja, das war es ja, wozu ich vorhin etwas sagen wollte. Sie kennen ja alle den Fall der braven Margaret Mitchell, die sich ihr Buch einfach vom etwas sentimentalen Herzen heruntergeschrieben hat und mit keinem Gedanken daran dachte, das würde ein Welterfolg. Und das war eigentlich meine Ansicht. Kein Autor kann einen Bestseller schreiben wollen. Nehmen Sie die Kinsey-Bücher in Amerika über das sexuelle Verhalten der Amerikaner. Oder das Buch von Henry Ford über seine Karriere, das in den 20er Jahren erschienen ist. Alles Sonderfälle, die man genau analysieren müsste, wenn man wissen wollte, wie der Erfolg zu erklären ist. Aber der eigentlich klassische Bestseller ist doch der Roman. Die Buddenbrooks, zwei Menschen, vom Winde verweht und... ja, sehen Sie, mir fällt schon kein Beispiel mehr ein. Und bei diesen Büchern haben weder die Verfasser noch die Verleger vorher eine Ahnung gehabt, dass sie mit dem Manuskript pures Gold in der Hand hatten. Man weiß also nicht, was ein Buch zum Bestseller macht. Na, man weiß es wirklich nicht. Na, man weiß auch nicht, wann ein Bestseller-Erfolg über die Völkergrenzen springt. Sehen Sie, die Mitchell, vom Winde verweht, ist nach dem Stoff eine durchaus amerikanische Angelegenheit. Der Gegensatz von Nord- und Südstaaten. Das geht auch uns in Deutschland an. Aber für dieses Buch gibt es wirklich keine Nationalgrenzen. Vielleicht lassen wir uns einmal die Ziffern sagen. Der Start begann 1936 in Amerika. Dort wurden in einem Sommer 3,8 Millionen Exemplare gedruckt. In Deutschland sind vor dem Kriege 275.000 Exemplare abgesetzt worden. Dann wurde der Verkauf durch die Regierung unterdrückt. Aber die Unterbrechung bis 1949 hat überhaupt nichts ausgemacht. Das Buch wird ziemlich gleichmäßig Jahr für Jahr in Auflagen verkauft, die für ein normales Buch bereits in schwindelnder Höhe liegen. Und das ist das eigentlich Merkwürdige an einem solchen Erfolg. Man braucht nichts mehr für ihn zu tun. Die Presse schreibt nichts mehr darüber und man sollte meinen, die Käufer erschöpfen sich allmählich. Aber sie erschöpfen sich nicht. In Frankreich sind bis 1951 172.000 Stück von Vom Winde verweht verbreitet worden. In England 716.000. Ferner ansehnliche Auflagen in Brasilien, Chile, Belgien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Spanien und Schweden. Na, Fräulein, Sie brauchen uns nicht ein Weltatlas vorzulesen. China ist wohl nicht dabei. Doch. China und Japan und Palästina und Polen und Lettland und... Mit einem Wort, wirklich die ganze Welt. Aber da gibt es andere Bücher. Die sind in Amerika oder in Frankreich ausgesprochene Bestseller. Und weil sie Bestseller sind, erwirbt sie ein deutscher Verleger, lässt eine ausgezeichnete Übersetzung herstellen und vorne auf die Buchklappe schreibt er, dieses Buch ist der amerikanische Bestseller des Jahres 1953 geworden. Es wurde in 6 Sprachen übersetzt und in 800.000 Exemplaren gedruckt. Hilft das aber etwas für die Verbreitung in Deutschland? Sehr oft nicht. Es bleibt ein völlig unbeachtetes Buch. Die deutschen Leser nehmen es nicht an, obwohl es doch zumindest lesbar geschrieben sein muss, wenn es anderswo ein großer Erfolg war. Es ist und bleibt also ein Geheimnis, wie ein Buch beschaffen sein muss, damit es ein Bestseller wird. Durchaus. Es ist übrigens nicht allein die hohe Auflage, die den Bestseller ausmacht. Wir haben vorhin gehört, das Dschungelbuch von Kipling sei als Taschenbuch bereits in 200.000 Auflage verkauft. Und viel mehr wird vom Fragebogen auch nicht verkauft worden sein. Von der Auflage her gesehen überschneiden sich Taschenbücher und Bestseller. Und es ist zunächst nicht einzusehen, warum man das Dschungelbuch nicht auch einen Bestseller nennen sollte, zumal es ja in vielen Ausgaben auf der ganzen Welt verbreitet ist. In England war und ist aber das Dschungelbuch ganz gewiss ein Bestseller. Es ist sogar mehr, es ist eine Art Nationalbibel. Darauf will ich ja gerade hinaus. Auch ich würde das Dschungelbuch für einen englischen Bestseller halten, nicht aber für einen deutschen. Hier ist es nur ein Buch, das ziemlich unbeachtet als Taschenbuch glänzend geht. Hingegen war zum Beispiel das Buch von San Michele ein ausgesprochener Bestseller. Und worin sehen Sie den Unterschied? In der Wirkung auf das Publikum. Ein Bestseller ist in der Zeit, in der er dem Höhepunkt seiner Kometenlaufbahn zustrebt, ein zentraler Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Ein Buch wird aus demselben Grund ein Bestseller, aus dem eine Filmschauspielerin ein Star wird. Beide sind in der Zeit, in der sie durchbrechen zum großen Erfolg, die Erfüllung eines unterbewussten Wunsches der Öffentlichkeit. Sehen Sie, es hat ein Buch gegeben, von dem Sie wahrscheinlich alle nichts wissen. Jürgen Jakob Sveen, der Amerika-Fahrer. Dieses Buch war in den 20er Jahren von einem mecklenburgischen Lehrer aus Briefen und teils aus eigenem zusammengestellt worden. Es handelte von dem Großvater dieses Lehrers, der als Bauer in der Mitte des vorigen Jahrhunderts nach Amerika gegangen und dort erfolgreich war. Es war zum Teil im Dialekt geschrieben, ein herzerquickendes, humoriges Volksbuch. Und jedes Jahr sind 40.000 Stück verkauft worden. Ich glaube, die Auflage ist in die 500.000 gegangen, also viel mehr als Vom Winde verweht bei uns bis jetzt erreicht hat. Trotzdem würde ich dieses Buch keinen Bestseller nennen, weil es keine Spur ins öffentliche Bewusstsein gepflügt hat. Dann kommt es also nicht nur darauf an, wie viel Leute ein Buch kaufen, sondern wer es kauft. Der Bestseller wird von Menschen gekauft, die die sogenannte öffentliche Meinung machen. Ich glaube ja. Wobei der Kreis der Menschen, welche die öffentliche Meinung machen, gar nicht groß genug genommen werden kann. Das sind nämlich nicht nur die oberen 10.000 und die Presse. Das ist eine gebildete Schicht, die überhaupt passiv über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Kultur- und Zivilisationsangebots entscheidet. Es ist klar, dass dieser Kreis von Menschen in den Städten wohnt, in den Großstädten. Nur dort ist die rasche Verständigung von Mund zu Mund darüber, ob eine Sache gut ist oder nicht, ich meine gut im Urteil dieses Kreises, möglich. Ohne Städte gäbe es keine Bestseller. Das flache Land trägt erst nachträglich, nachdem es erfahren hat, was die Stadt entschieden, etwas zur weiteren Auflagensteigerung eines Bestsellers bei. Und diesen Beitrag darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, der Verleger kann sich erst so richtig behaglich mit dem Gefühl eines Kapitalisten, der von den Zinsen lebt, auf einem Bestseller sozusagen niederlassen, wenn das flache Land ihn kauft. In diesem Stadium befindet sich zum Beispiel nach dem Kriege Vom Winde verweht. Ermessen Sie daran, wie stark und nachdrücklich die Wirkung des Urteils jener städtischen Schicht ist, welche Bestsellers, Filmstars und Mode macht. In Sachen Margaret Mitchell hatte sie ihre positive Entscheidung vor 1939 getroffen. Und 1947 beginnt, ohne eine Spur von Propaganda, der Erfolg sich fortzusetzen. Obwohl inzwischen ein Krieg, eine Katastrophe und eine völlige Umschichtung der Bevölkerung stattgefunden hat. Sie haben recht. Das sind wirklich geheimnisvolle Zusammenhänge. Vor allem kennt man heute doch gar niemanden, der dieses Buch noch kauft. Und doch wird es gekauft. Wenn der Bestseller plötzlich aus dem Nichts erscheint, kennt man auch die Käuferschaft. Dann sieht man ihn auf den Tischen der Wohnungen seiner Bekannten liegen, man spricht darüber. Ja, man führt leidenschaftliche Diskussionen über Wert und Unwert des Buches. Obwohl es diese Diskussion zumeist nur durch seine Eigenschaft als Bestseller rechtfertigt, nicht durch seinen literarischen Wert. Viele Bestseller haben diese Periode überlebt und werden doch Jahr für Jahr verkauft. Und für diesen Teil des Erfolges ist der anonyme Markt entscheidend. Ein großes Volk hat eben viele Bezirke und viele davon kennt man nicht. Wollen wir uns noch einen Augenblick über die wirtschaftliche Bedeutung des Bestsellers unterhalten? Gern. Nachdem wir vorhin vom Anteil des Autors bei Taschenausgaben so ausführlich gesprochen haben, sollten wir jetzt nicht versäumen, festzustellen, dass der Autor eines Bestsellers durch ihn in jedem Falle ein wohlhabender Mann wird. Ob er es versteht, das Vermögen zu halten, ist eine andere Frage. Das Honorar geht immer in die Hunderttausende. Im Buchhandel macht der einzelne Bestseller immer einen wirtschaftlich spürbaren Faktor aus. Nehmen Sie ein Buch mit dem Ladenpreis 18 Mark. Davon 200.000 Stück verkauft, das ist ein Umsatz von 3,6 Millionen Mark. Eine Ziffer, die im Buchhandel schon etwas bedeutet. Vor allem bedeutet sie, dass diese 3,6 Millionen nicht mehr für andere Bücher vorhanden sind. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Die Suggestionskraft eines Bestsellers ist so groß, dass er dem Buchhandel zusätzliche Kunden einbringt, die, wenn sie nicht den Bestseller gekauft hätten, gar nichts gekauft hätten. Das stimmt nur zum Teil. Darüber gibt es ja Erhebungen. So angenehm das Bestsellergeschäft für den Buchhändler ist, weil es ein sicheres Geschäft ist, so gefährlich ist es auch. Wenn es in einer Saison 2, 3 Bücher gibt, auf die sich alles stürzt, kann seine ganze Einkaufsdisposition über den Haufen geworfen werden. Und nicht nur das. Der Bestseller und das Taschenbuch haben beide eine anti-buchhändlerische Tendenz. Ich erinnere Sie an die Rede unseres Vorsitzenden heute früh. Die Buchhändler seien Mittler geistiger Werte. Sie müssen, wenn sie ihre Funktion recht erfüllen wollen, zwischen einem vielgestaltigen Angebot von Büchern und einem beeinflussbaren, geistig interessierten Publikum stehen, das von ihnen orientiert sein will. Dafür wird der Buchhändler in einer langen Lehrzeit ausgebildet. Darin findet er seine Befriedigung, die er materiell doch nur in sehr beschränktem Maß finden kann, zumal wenn er nicht Inhaber, sondern Angestellter einer Buchhandlung ist. Was aber bleibt davon übrig, wenn der Anteil der Taschenbücher und der Bestseller am Gesamtumsatz der Buchhandlung steigt und steigt? Was bleibt, wenn das Publikum nicht mehr beraten sein will? Entweder weil es ihm gleichgültig ist, welches Bändchen aus der Reihe es kauft, oder weil es ganz genau weiß, was es will, den gerade siegenden Bestseller. Gerade deshalb, weil die Taschenbuchreihe bereits eine fürs breitere, wenn auch noch literarisch interessierte Publikum zurechtgemachte Auswahl aus der gesamten Produktion sind, wird dieses Publikum verleitet, nicht mehr selbst oder mit Hilfe des Buchhändlers zu wählen. Was der Buchhändler tun soll, hat bereits der Verleger getan. Und was den Bestseller angeht, so ist die Vorentscheidung auch bereits, und zwar auch außerhalb der Zuständigkeit des Buchhändlers, gefallen. Er kann sich nur noch an den Erfolg anhängen. Das hätte ich als Kritiker nicht besser sagen können. Und wenn Sie mir erlauben, in dieser Unterhaltung das letzte Wort zu haben, nachdem ich meinen Beruf sonst zwingt, das erste zu nehmen, und jene über den Erfolg entscheidende Schicht anzuführen, ihre unterbewussten Wünsche auszusprechen, so möchte ich hinzusetzen: Gegen alles Massenhafte ist äußerstes Misstrauen angebracht. Sie hörten das Hörfunkfeature von Taschenbüchern und Bestsellern aus dem Jahr 1953. Autor Erich Kubi, Regie Hans Kettler. Es sprachen Karl Bock, Lars Dottendorf, Konrad Georg, Kurt Klass, Marianne Heller, Walter Hilsbecher, Otto Huvel, Herbert Cox, Hans-Martin Köttenich, Maria Krah, Friedrich Schönfelder und Werner Siethoff. Das war eine Aufnahme vom 24. September 1953. Und das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.